Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. In dieser Folge von Die Elite. Ach du Scheiße, ich hasse das Universum. Ey, raus, spielen. Nein, aber ich finde das schön, wenn man das als Alternative gehabt hätte. Die Admins von der Bloggeria haben auch unseren Podcast jetzt mal gehört. Haben die nichts daraus gelernt? Mit Magen-Darm-Bakterien. Oder Volleyball. Wie so ein Unternehmensblog. Sie sind jetzt alle tot. Jetzt brechen. Die Elite. Ich bin... Du bist der Auslebs-CD und du bist krank und das war scheiße. Ja, und du bist das Zeilenende, aber du bist gesund und wir kriegen das jetzt hier hin. Wollen wir nochmal von vorne anfangen? Nein, das muss jetzt laufen. Wir könnten die ganze Sendung mit unserem Anfang füllen. Nein, also die Geschichte ist die, Chefin, Hansin Liesing hat's erwischt. Also die ist nicht krank, die ist tot. Genau, der geht's nicht so dreckig wie dir. Also. Nee, die hat's tatsächlich erwischt und die hat eine Fischvergiftung an einem Hähnchenburger erlitten. Eine Fischvergiftung an einem Hähnchenburger? Ich habe nicht nachgefragt, ich habe es einfach hingenommen. Das kann ich mir vorstellen. Und wo ist dein Mundschutz? Das ist eine gute Frage. Was soll das hier überhaupt, diese Gängelung? Ich bin auf Arbeit und ich bin fleißig. Nee, du bist nicht fleißig, du bist nur auf Arbeit. Nein, ich bin auch fleißig, ich mache hier diese Sendungen hier. Ja, das sehe ich und der Rotz trieft aufs Mikrofon, das ist widerlich. Ja, aber auf die tote Katze. Ja, und die muss dann gleich in die Waschmaschine. Aber mal ernsthaft, wie hält sich das mit diesem krank auf Arbeit gehen? Ich meine, wenn du es nicht machst, dann heißt es wieder hier Drückeberger. Ja, und? Ist ja auch wahr. Ja, aber man drückt sich ja nicht vor der Arbeit, wenn man dann krank hingeht. Wenn man nicht, also wenn man zu Hause bleibt, heißt Pfui Bäh, Drecksau. Ja. Und wenn man dann auf Arbeit geht, heißt Pfui Bäh, Drecksau. Genau, ja, das ist wie so ein gesundes Arbeitsklima halt ist, ne? Ja. Immer Pfui Bäh, Drecksau. Ja, aber ernsthaft, warst du noch nie krank auf Arbeit? Doch. Ich gehe immer krank auf Arbeit, um meine Kollegen anzustecken. Na siehst du, genau, das ist nämlich das Problem, weil eigentlich steckt man da ja die Kollegen an und dann ist Pfui Bäh. Nee, ich finde das immer super, die bleiben dann nämlich mit dem Arsch daheim und ich habe das Büro für mich allein und kann dann in Ruhe arbeiten, auch wenn ich krank bin. Okay, das ist natürlich eine Lösung, aber nee, das Schlimme ist ja vor allem, ich werde ja dann immer heimgeschickt normalerweise. Du willst mich jetzt ja auch schon wieder heimschicken und sagen, hey, geh nach Hause, weil du bist krank. Ja, und es sollte dir zu denken geben, dass du keinen Drang verspürst, nach Hause zu gehen. Na, den Drang hat man ja meistens schon, wenn man krank ist. Ich meine, die Marlena hat sich letztens auch krank gemeldet und blieb dann zu Hause. Die ist auch nur Praktikantin. Ich meine, die kriegt eh kein Geld. Du kriegst Geld? Ja, für Arbeit, ja. Sonst wäre es ja keine Arbeit, dann wäre es ja Praktikum. Ich glaube, ich muss mit unserer Personalabteilung reden. Ja, apropos Personalabteilung, die Personalabteilung hat auch direkt schon eine neue Chefin. Schon wieder eine Chefin? Haben die nichts daraus gelernt, dass irgendwie Frauen bei uns ständig sterben? Ja, aber es hat sich halt so eingebürgert. Wir müssen also Frauenquoten erfüllen für Unternehmen, die keine Chefinnen einstellen oder so. Naja gut, Frau Walampe hat jetzt halt gesagt, wir sollen heute trotzdem eine Sendung machen. Wie heißt die Frau? Walampe. Walampe, okay. Er ist auch eine Französin. Okay, Frauenquote, Ausländerquote, sind wir jetzt die guten Samariter der deutschen Podcasterwelt? Naja, es ist ja die Elite. Die geheime Weltregierung braucht halt immer jemanden, der sie regiert und der da auch vorsteht. Und dementsprechend ist die Chefin jetzt halt Frau Wallampe. Na gut, Frau Wallampe hat gesagt, du sollst arbeiten. Sie hat ja halt gesagt, wir müssen eine Sendung aufnehmen. Ich konnte das dir hier nicht alleine in die Hand drücken und sagen... Ja, aber wenn ich das allein gemacht hätte, dann hätten wir nur eine Viertelstunde gemacht, weil ja nur mein Arbeitsanteil, dann wären unsere Zuschauer vielleicht auch mal ein bisschen entspannter. Ja, aber wir haben ja auch noch Breaking News, aber die später, also jetzt... Ja genau, bitte nicht jetzt brechen. Nein, aber wir haben ja noch Breaking News, also so richtig große Neuigkeiten. Ach so, du meinst große Neuigkeiten, ich dachte, du wolltest hier dich übergeben auch noch. Nein. Ich habe nur Durchfall, nicht Speien. Ich habe nur hinten den Katheter. Ah. Vorne ist alles okay. Okay, das heißt, ich kann das Eimerchen hier wieder wegstellen. Genau, ja, das ist ja tatsächlich die größte Sauerei eigentlich, wenn du mit Durchfall auf Arbeit gehst, kriegt ja die Belegschaft eigentlich gar nicht so mit, weil du quasi auf dem Lokus einfach nur das Klo mit Magen-Darm-Bakterien kontaminierst, ohne dass du irgendwas hast. Also du, ich meine, man reinigt das Klo, klar, aber die Bakterien schwirren da ja trotzdem irgendwie. Eigentlich ist das die fieseste Art, oder? Naja, also du sollst ja nicht dein Mittagessen von der Klobrille essen. Nein, du isst es ja auch nicht von der Klobrille, aber ich meine, die meisten Menschen sind auf Arbeit ja dann, die waschen sich zwar die Hände, aber meistens wäscht man sich ja dann nicht so diese halbe Minute, wie man es irgendwie mal professionell gelernt hat und was weiß ich was, die Hände, sondern man wischt sich halt mal kurz den Bobbes, wäscht sich dann die Hände am Waschbecken schnell und eifrig und ist dann aber auch schon wieder am Arbeitsplatz. Aha. Also du machst das so, also ich wasche mir ja immer noch. Also ich bin da reinlich, aber ich weiß, dass ja da Bazillen übrig bleiben. Also deswegen desinfiziert man ja im Altenheim zum Beispiel auch solche Orte. Ja, wobei es im Altersheim das mit der Desinfektion, das ist auch vergebliche Liebesmühe. Ich meine, gegen Alter ist ein hartnäckiger Virus, der stirbt nicht so schnell aus. Ja gut, ich meine, wenn du es mal so siehst, das ist echt eine krasse Geschichte. Und zwar, wenn du mal ganz weit in die Geschichte zurückgehst. Mhm. Egal in welches Zeitalter, ob es die Römer sind, ob es die Germanen waren, ob es im Mittelalter die Christen dort waren, ob es... Die hatten alle schlechte Hygiene. Nee, aber ob es die Menschen in der Renaissance waren, die eigentlich dann schon wissenschaftlich weiter waren, die verbindet alle eine Gemeinsamkeit. Dass sie Menschen sind? Nee, noch was weiteres. Egal wie hygienisch die nämlich gelebt haben, sie sind jetzt alle tot. Aha. Du siehst, es ist also scheißegal, wie die Hygiene ist, irgendwann stirbst. Ja. Das heißt, wir können uns das mit der Seife sparen. Wie ist denn unsere Frau Wallampe so drauf? Heißt das, wir haben ab morgen wirklich keine Seife mehr auf den Toiletten? Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich kann die Frau so schlecht einschätzen, aber wir sollen jetzt hier auch in der Sendung, glaube ich, nicht über sie sprechen. Aber Fakt ist, ich bin da und ich bin einsatzbereit und deswegen können wir getrost diese Sendung wuppen. Ja, also, dann machen wir das Beste draus, ne? Ja. Wir haben so im Posteingang lag irgendwie so eine Audio-File für dich rum. Für uns. Für uns. Wollen wir darüber reden jetzt schon? Echt die Breaking News direkt schon nach? Wie viel sind es denn nach gefühlten 10 Minuten, es sind aber eigentlich erst 7, wollen wir echt schon drüber reden? Wir können die auch noch so ein bisschen aufschieben, aber... Na, eigentlich müssten wir es ja nach 30 Minuten, aber es ist ja mit Talk 30 to me. Ja, aber ich meine, wenn die das so machen wie wir auch und ihre Nachrichten, ihre Podcasts immer rückwärts abspielen und wir das am Ende machen, dann hören sie es am Anfang und dann haben sie keinen Grund mehr, den Scheiß hier... Ja, aber sie haben ja tatsächlich was ganz Lustiges gemacht. Die haben es ja uns ja ganz am Anfang erwähnt und ganz am Ende. Mhm. Fand ich nicht sehr nett. Wieso? Egal, ob wir es vorwärts oder rückwärts gehört hätten, wir hätten quasi immer den Anfang und das Ende für uns eingenommen. Ja, aber... Also im Grunde war das ja die perfekte Marketingstrategie. Wir haben jetzt quasi Alpha und Omega. Wir sind ja auch Aushilfsjäger den Zeilen, in A bis Z. Ja, genau, wir sind, ja toll. Naja, aber ich musste mir halt die ganze Folge anhören, weil du mir gesagt hast, am Ende kommen wir nochmal vor. Ja, aber die 30 Minuten, ich meine, du musst mal überlegen, die Bloggeria hat sich beschwert, dass wir 45 Minuten Sendungen machen. Wir hatten sogar schon über 45 Minuten. Also. Ja, ich sag immer, also solange Holgi es fertig bringt, 2 Stunden Podcasts online zu stellen teilweise. 3 mit Tim zusammen. Mhm. Aber wollen wir darauf eingehen, dass uns Professionalität vorgeworfen wurde? Da wollen wir uns natürlich ganz klar davon distanzieren. Wir sind keine Profis. Also wir legen hier keine Professionalität an den Tag. Genau, das hier ist nur so ein Marketinginstrument für die geheime Weltverschwörung, wo wir halt so ein bisschen aus unserem Arbeitsalltag erzählen. Genau, also das ist keine Professionalität. Genau, das ist wie so ein Unternehmensblog. Genau. Da gibt's auch keine Professionalität, das ist einfach da, damit die Leute was so ein bisschen aus ihrem Arbeitsalltag erzählen. Ja, nee, ich meine, uns will man eigentlich keine Professionalität unterstellen. Die wollten es schon, sie haben es ja sogar getan. Warum? Okay, also komm, wir nennen jetzt mal Tag und Zeit. 8.11. passt, wunderbar, Talk 30 to me, wunderbar, danke, wir freuen uns auf euch. Und zwar würden wir vorschlagen Skype und wir erwarten natürlich, dass ihr bei euch im Podcast jetzt wieder antwortet, denn Schriftverkehr ist echt was für Pussys. Ja genau, wir machen hier ein Audioformat und wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt auch noch schriftlich irgendwas fixieren müssen? Denn das hinterlässt vor allen Dingen Spuren. Also ihr müsst uns natürlich jetzt doch irgendwie mal mitteilen, wie wir euch dann bei Skype finden, weil irgendwo müsst ihr da ja sein, dann könnten wir euch da adden und dann würde das wunderbar funktionieren. Der 8.11. ist gesetzt, 19 bis 21 Uhr, da finden wir sicherlich eine halbe Stunde für euch in der Zeit, das kriegen wir hin. Genau, zwischen 2 Bieren. Wir wollten doch nicht mehr saufen. Das haben wir beim letzten Mal doch über Bord geworfen und runtergespült, den Vorsatz. Ja, in der Wahlfolge meinst du, in der Nachwahlfolge. Okay, also nur alkoholfreies Bier, okay. Na, da ist ja trotzdem Alkohol drin. Es ist alkoholfrei. Ja, aber Fakt ist, Talk 30 to me, ja, danke, wir freuen uns. Wir distanzieren uns natürlich ganz klar von jeglicher Professionalität. Genau. Außerdem erwarten wir, dass man uns tatsächlich anhört. Natürlich. Also wir sind die Elite. Ja, genau. Wir haben einen Audiofilter durchs Netz laufen. In jede Podcast-Erwähnung, da blinkt bei uns ein rotes Lichtchen und wir hören sofort rein. Ja, vor allem, ich meine, das ist ja dieses ganze Vernetzen mit Podcasts und was weiß ich was. Das ist ja wunderbar. Das kann man ja so genau so machen. Ja. Ich meine, früher hast du auch das Fenster aufgemacht und einfach nur rübergebrüllt. Hannes! Geh mal spielen! Da bist du nicht hingegangen und hast deine Mutti gefragt, ob sie Hannes Mutti fragen kann, ob die den Hannes fragen kann, ob er zum Spielen kommt. Da bist du hingegangen, hast das Fenster aufgemacht, hast den Hannes angebrüllt und gesagt, Hannes, halbe Stunde, Bolzplatz, kicken, du bringst den Ball mit. Passt. Und dann hatte sich die Sache, genau. Und der Hannes hat dann sein Fenster auch aufgemacht und hat gesagt, hä? Und dann hat man sich nochmal leise erklärt und er hat dann dafür gesorgt, dass noch jemand mitkommt zum Kicken und dann hat man halt Fußball gespielt. Oder Volleyball. Ihr habt Volleyball gespielt. Nein, aber ich finde das schön, wenn man das als Alternative gehabt hätte. Also wir haben dann Baseball gespielt. Weil irgendwer hatte dann irgendwann einen Schläger und einen Handschuh und einen Ball und die anderen hatten einfach Hände und dann hat man halt Baseball gespielt. Gut, das ist auch eine Maßnahme. Und wie macht man das heute? Ja, offenbar WhatsApp-Nachricht schreiben. Ja, heute schreiben die wahrscheinlich WhatsApp-Nachrichten und diskutieren erstmal aus, was da denn so Sache ist. Weiß nicht, wie habt ihr das? Du bist ja noch ganz kleinen Tacken jünger als ich. Ja, bei uns. Und du warst nie Fußball spielen. Richtig, bei uns gab's dann irgendwann noch Telefone, so, aber auch mit Schnur, aber meistens haben wir uns tatsächlich so persönlich gesehen und dann klar gemacht, dass wir nachmittags irgendwo hingehen. Ja gut, als dann irgendwann die Nachbarschaft ein bisschen größer wurde, dass der Bekanntenkreis in der Nachbarschaft größer wurde, genau, ist man dann auch einfach hingegangen und hat dem Typen die Scheibe eingeworfen und gesagt, ey, raus, spielen. Funktionierte aber immer verbal. Ja, genau. Also man hat da einfach miteinander geredet, also dementsprechend wir setzen da mal ganz klar auf die Macht des Podcasts und ja. Ich meine, wir sind da ja auch Trendsetter. Ich meine, die Jugend von heute, die schreibt sich ja schon keine Nachrichten mehr. Die schicken sich über einen Messenger Sprachnachrichten. Also das ist wieder so back to the roots. Und das bestätigt uns, dass das Auditive das richtige Medium ist. Genau, also man kann ja auch einfach mal über einen Podcast die Leute einladen. Man muss da ja auch mit der Zeit gehen. Und die Fans, die das hören, oder die Praktikanten, die das hören, die können das ja dann anderen Leuten mitteilen, dass da was lief. Ich meine, wenn Talk 30 to Me, also Horst und Paul, keinen Praktikanten haben, müssen sie sich halt einen Prakti holen. Ich meine, brauchen die irgendwas zur Vorbereitung? Wollen wir sie irgendwie, oder wollen wir einfach nur sie zu einem Interview einladen, Abstiegsängste schüren, Zwietracht säen und... Ich würde da gern was Qualifiziertes zu sagen, aber du hast ja schon gesagt, wir sind nicht professionell und dann müsste ich mich darauf vorbereiten und das sehe ich mal gar nicht ein. Okay, also ja, wir erwarten natürlich, dass ihr perfekt vorbereitet seid auf alles, was denn da kommen kann. Genau, also am besten habt ihr auch schon ein Konzept für die ganze Chose da, weil wir ja nicht professionell sind. Hey gut, wir kriegen schon ein paar Interviewfragen gebacken, glaube ich. Meinst du? Ja, ja. Oh, okay. Irgendwo haben wir noch diesen Guide Podcast 101 da finden wir sicher ein paar Fragen. Aber wir könnten ihnen ja auch sagen, dass sie gefälligst mit einem Konzept ankommen sollen und ihnen das Konzept nach 5 Minuten auseinandernehmen. Du meinst das, was uns beruflich jeden Tag so blüht? Nee, wir müssen nicht unbedingt unseren... Das habe ich dir in der Gambler-Folge schon erzählt. Das muss nicht immer mit Rache zu tun haben. Nicht alles im Leben ist Rache. Du meinst das Chaos, das mich 5 Minuten, nachdem ich meinen E-Mail-Posteingang geöffnet habe, immer erwartet? Das ist Zufall? Ja. Ach du Scheiße, ich hasse das Universum. Das ist nicht Rache. Urlaub... ist halt auch nur einfach nur ein Aufschub des Stresses auf eine andere Woche. Das heißt, die Woche, in der du nicht da bist, läuft halt dein Mailpostfach voll und die Urlaubsentspannung ist halt dann montags danach sofort wieder weg. Aber immerhin hast du immer 5-6 Tage schön gehabt. Ja, siehst du, deshalb ist Krankheit eigentlich optimal, um den Urlaubsanspruch noch ein bisschen aufzustocken. Ja, aber da kannst du auch auf Arbeit gehen und deine Kollegen... Du könntest halt deine privaten Projekte vorantreiben. Das ist auch eine Idee. Ja, ne? Ja. Ist doch super. Endlich mal Zeit für dich, für den Wintergarten oder so. Ich denk gerade nach. Das wäre echt eine Idee. Ja, aber wenn du krank bist, Wintergarten. Und dann eine Sauna vielleicht. Schwitzen ist ja gut bei Krankheit, habe ich mir sagen lassen. Eine Sauna. Da, ich meine, für sowas wäre es doch gut, wenn es einen Ort gäbe, wo man hingeht und sich einfach nur die richtigen Sachen holt, um sich so eine Sauna zu bauen. Ja, Finnland. Finnland wäre eine Idee. Oder wir gehen zu unserem heutigen Sponsor. Unser heutiger Sponsor. Stimmt, da kann man bestimmt auch Saunas kaufen. Also da kann man ja Hämmer kaufen... Ja, und Holz. Und Heizungen. Und Sanitär. Und Dünger. Genau. Das ist super. Also ich meine, da hast du voll viel für deine Projekte. Ja, also machst du dein Projekt, geh zu Hornbach. Und wir haben auch einen Rabattcode für euch. Genau, ihr müsst einfach sagen, dass ihr 20% auf alles außer Tiernahrung haben wollt, oder? Nee, du kriegst 20% auf alles außer Tiernahrung. Und das kriegt ihr mit dem Codewort Die Elite Praktiker. Die Elite Praktiker. Einfach an der Kasse sagen, Die Elite Praktiker. Einfach, ja, mach's zu deinem Projekt. Zieh's durch, mach es. Geh zum Hornbach, zieh's durch. Genau, und wenn die an der Kasse euch verständnislos angucken, dann ist das wieder irgendwie ein Praktikant oder eine Aushilfe, die noch nicht anständig eingelernt ist, dann fragt einfach nach dem Geschäftsführer, der hilft euch weiter. Genau, also der kriegt dann die 20% habt ihr halt sicher. Außer, wie gesagt, Tiernahrung, aber ich glaube, es gibt Fischfutter beim Hornbach oder sowas. Ein paar Fische, aber... Ja, ist Tiernahrung halt. Ja, ja, ich sage ja, das gibt es dort. Aber ich überlege gerade, wenn du dann einen Fisch kaufst, ist das dann auch Tiernahrung? Das ist die Frage. Ist wenn du in den Baumarkt gehst und da gibt es so eine Tierabteilung, ist dann der Fisch Katzenfutter oder ist das Lebewesen? Soll ich den Experten dazu befragen? Ich glaube, er steht vor der Tür. Du kannst Moritz fragen, aber das hilft halt nichts. Naja, aber den könnte ich ja auch dann mit zum Einkaufen nehmen und spätestens wenn er im Aquarium schwimmt und die Fische da auffrisst, dann ist klar, dass das Tiernahrung ist. Wenn er im Aquarium schwimmt, ist es ein Katzenhai. Wahrscheinlich. Ähnlich bissig wäre es auf jeden Fall. Jo, nur diese Rückenflosse hatte nicht. Gut, oh. Aber ich glaube, das würde unser Sponsor nicht gutheißen, oder? Nee, ich glaube. Okay. Also vergesst alle Ideen, eure Katzen mit zu Hornbach zu nehmen. Geht selber zu Hornbach und kauft alles, was ihr für die Sauna braucht und macht die Sauna zu eurem Projekt. Genau, oder halt den Wintergarten. Genau. So, haben wir damit unser Geld eingespielt? Können wir jetzt heimgehen? Nee, ich glaube, wir können noch... Wir wurden ja in der Bloggeria ganz böse. Ja... Also gedisst. Ja, in der Zwischenzeit gesperrt. Das finde ich nach wie vor nicht rechtens. Ja, das Interessante ist, die Admins von der Bloggeria haben ungefähr ähnlich schnell wie Talk 30 to Me auch unseren Podcast jetzt mal gehört. Und bei der Bloggeria, die Admins haben ihn zwar schon gehört, aber haben ihn erst jetzt verstanden. Und haben dann gehandelt und uns aus der C4C-Gruppe gesperrt und auch aus der normalen Bloggeria. Aber. Schön. Also, sie haben uns, wir können jetzt quasi nicht mehr mit unserem Elite, also, wir können jetzt nicht mehr Comment für Comment machen. Was irgendwie total fies ist, weil wir das doch sehr zu schätzen gewusst haben. Genau, einfach die Leute mal nötigen, Podcasts zu kommentieren. Das ist schön. Genau, und wir haben ja wertvollen Input gewonnen und die ganzen Bloggeria-Jüngerinnen und Jünger, was die Jüngerinnen vor allem. Das waren ja fast nur Frauen. Ja, aber nur fast, deshalb auch jünger. Ja, wir wollen ja niemanden diskriminieren. Nee, das will die Bloggeria auch nicht. Hat ja auch deswegen in ihr 11-12-köpfiges Admin-Team jetzt tatsächlich mal einen Mann aufgenommen. Damit sie auch Männer rausschmeißen können und das gut heißen können, dass da quasi... Echter Mann oder einfach nur männliches Profilbild? Ich weiß es nicht. Wir sollten da mal recherchieren. Ob das ein echter Mann ist, musst du unten rum wieder nachschauen. Ah ja, das ist ja mein Gebiet. Genau, untenrum ist immer dein Gebiet. Ja. Obenrum ist mein Gebiet und da kommen wir auch schon zum Thema obenrum. Die Gewinner von allen möglichen kriegen ja immer Awards, also Preise. Stimmt, Goldmedaillen. Genau, oder halt ja, ein Oscar. Oder was kriegt man denn noch so? Auf dem Rummel kriegt man riesige Teddybären. Ja, oder wir kriegen zum Beispiel jedes Jahr den Preis für den besten Verschwörungspodcast. Gerüchte halber soll es da eine große Verschwörung geben, dass wir das jedes Mal gewinnen, so ähnlich wie beim ADAC immer VW gewonnen hat beim Auto des Jahres. Nö, VW hat deswegen gewonnen, weil sie das beste Auto haben, nämlich das Auto. Also die anderen haben ja irgendwie Mittelklassewagen. Bei einem Auto-Voting kannst du halt nur gewinnen, wenn du das Auto bist. Alle anderen sind Mittelklassewagen oder Limousine. Das Auto gewinnt bei einem Autowettbewerb. Ganz normal. Das ist ganz, ganz, ganz einfach. Und was gewinnen dann Blogger? Goldene Tastatur am Bande? Ja, es gibt ja den Blogger Award. Den gewinnt man, wenn man einen tollen Blog hat. Ansonsten kann man ja an der Nase lang irgendwie solche liebste Awards abräumen. Ja gut, die kriegt man ja eher aufgenötigt. Das ist als bei für den Buchblog Award musste man sich ja noch bewerben. Ja, aber ich meine, man kann zum Beispiel den Elite Award bekommen. Den Elite Award, warum habe ich den noch nicht gewonnen? Ich werde ja ständig mit Awards zugeschmissen, was mich übrigens freut, mal so. Aber. Naja, im Zuge der Blogger-Vernetzung wollen wir heute einfach mal den Elite Award gründen, würde ich sagen. Okay, guter also, Plan. Also wir machen es einfach wie beim Liebster Award. Mhm. Wir nötigen ihn einfach allen auf, die sich nicht wehren können. Ja, okay. Also du da vorne, der gerade zuhört, aufgepasst. Du bist jetzt nominiert für den Elite, heißt der Elite Award? Ja, der Elite Award. Du bist nominiert für den Elite Award. Was musst du für den Elite Award tun, fragst du dich. Und wir uns auch, aber bei solchen Awards geht's ja eh immer darum, Fragen beantworten, oder? Genau, also ich würde sagen, wir machen, was machen wir? Fünf Fragen, die sich rund um die Elite drehen, die sich nicht verändern. Ja. So fixe Fragen. Genau. Die man immer beantworten muss und dann 7 Fragen, die man sich gegenseitig stellen kann. Da ist dann jeder frei in seiner Auswahl. Genau, aber wichtig, 5 Basisfragen. Genau, also 5 Basisfragen. Und die müssen irgendwas mit uns zu tun haben, nehme ich an. Genau, mit der geheimen Weltregierung und Weltverschwörung. Ja gut, dann... Genau, und die Nominierung funktioniert natürlich so, dass wir das im Blog tatsächlich sogar die Leute pingen. Also wir werden da irgendwelche wahllos irgendwelche Blogs, die wir kennen, genau, erwähnen und die dann mit Nominierungen zuscheißen. Ja, genau. Am besten gleich mal alle 12 Admins aus der Bloggeria, oder? Ja, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wie viel muss man erstmal nominieren? Ich meine, wir brauchen Verschwörungszahlen. 666 muss jeder nominieren. Ein bisschen viel, ne? 23? Ja, es ist fast auch schon ein bisschen viel, oder? Ich meine, 5 ist ein bisschen zu wenig, auch wenn es Zwietracht zählen würde. Aber 5 haben wir schon drin, 7 haben wir auch schon drin. 11? 11 ist der liebste Award, oder? 11 ist der liebste. Das wäre Copyright-Verletzung. Dann 13. 13. Ja, du musst 13 Leute nominieren für deinen... ja, dann nominiere ich dich. Okay, ich nominiere dich. Gut, dann brauchen wir noch 11, wie beim liebsten Award. Genau, also genau. Die 11 Bloggeria-Mädels. Nein, wir finden da schon noch irgendwie. Also jeder, wir nominieren mal 11 Leute und dann gucken wir mal. Da finden wir sicher was Schönes. Aber jetzt müssen wir erstmal 5 Fragen definieren. Ja, 5 Fragen. 5 Fragen. Was ist deine Lieblingsverschwörung? Frage 1, was ist deine Lieblingsverschwörung? Genau. Frage 2, warum? Frage 3, wenn du einen Tag die Weltherrschaft hättest, also quasi Chef der geheimen Weltregierung wärst, was würdest du tun? Da geht's echt an Spinnereien. Okay, dann Frage 4. Jetzt bin ich dran. Das mit der liebsten Verschwörung haben wir ja schon, das ist blöd. Wie hat die Erkenntnis, dass es eine geheime Weltverschwörung tatsächlich gibt, dein Leben verändert? Nachhaltig. Nachhaltig. Oh, wie hat die Erkenntnis, dass es tatsächlich eine geheime Weltverschwörung gibt, dein Leben nachhaltig verändert? Das war, glaube ich, ganz schlechtes Deutsch, aber das ist egal. Und Frage 5. Wenn es eine Zahl gäbe, der du irgendwas Mystisches anhaften könntest, außer den Klassikern 5, 7, 11, 13, 666 und 23 natürlich. Welche wäre das und warum? Ja. Also irgendwelche Zahlen, Mystizismus. Genau, du darfst gern damit auch Exorzismus betreiben, beispielsweise mit den Zahlen rechnen. Da bist du vollkommen frei, lieber Zuschauer. Genau, aber dann halt schön aufklären. So, das waren die 5 Verschwörungsfragen. Wollen wir auch die 7 Fragen, die dann die Blogger einfach erklären, so. Das sollte irgendwie so aus dem Blogger-Alltagsleben sein. Genau, Frage 1. Wie kamst du überhaupt zum Bloggen und worüber schreibst du denn so? Genau, Frage 2. Wie wichtig sind dir Kommentare unter deinem Blog? Frage 3. Wie kamst du auf den Namen deines Blogs? Frage 4. Wie vernetzt du dich mit anderen Bloggern? Frage 5. Was ist dein Lieblingsblog außer deinem eigenen? Und hier bitte tatsächlich eine Antwort geben und nicht schreiben, ja, alle finde ich eigentlich total nett. Frage 6. Mit Redaktionsplan oder frei Schnauze? Und Frage 7. Was möchtest du gerne gefragt werden? Der kam aber ganz tief aus der Klischeekiste. Ja. Gut, also wir haben unseren Elite Award. Wir brauchen da nur noch eine Grafik für. Und irgendwie eine Regel. Also ich meine, den Liebster Award darfst du ja nur Leuten geben, die unter 200 Follower haben. Was ja auch ganz witzig ist, weil meine Facebook-Seite hat in der Zwischenzeit über 900 Fans. Ja. Aber mein Blog besitzt nur so 50 Follower. Ja. Also 50 Follower auf dem WordPress-Blog selber. Da muss man eine Mischkalkulation machen wahrscheinlich. Aber ich meine, vom Liebster Award kreisen mittlerweile so viele Regeln. Ich habe schon Liebster Awards gesehen, wo keine Follower-Begrenzungen. Wahrscheinlich wäre sie einer weggelassen, dann wäre gedacht hat, ah, in der Zwischenzeit bin ich über die 200 gekommen. No! Ich meine, ich ignoriere solche Beschränkungen ja auch gerne. Also, oder es fand niemand diese 7, diese 11 Leute und dachte, scheiße, jetzt muss ich irgendwie jemand anders nominieren. Also wenn das jetzt erfolgreich ist, können wir das vielleicht auch für einen Podcast machen. Dann muss man einfach im Podcast die anderen Podcaster erwähnen. Ja. Aber da kommen wir jetzt mal darauf zurück, sobald wir den Elite Award mal etabliert haben, dann müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Grafiken irgendwie mit dem Elite Award hinkriegen und die können wir dann schön kreisen lassen und dann... Genau, und wenn das ein Erfolg ist, dann machen wir auch noch so ein Podcaster-Stöckchen. Genau. Mit Soundeffekten, die vorab gespielt werden müssen oder so. Genau, so wii, bing. Das gebe ich dann gerne C0-mäßig raus oder... C3, weil ich will ja genannt werden. Es darf nicht und es darf nicht verkommerzialisiert werden. Also man darf es dann nicht. Ja, genau. Und C4 dürfen wir nicht rausgeben. Das ist Sprengstoff. Ja, genau. Deshalb ja nicht. Das ist was anderes. Das ist nicht CC. Creative Commons ist nicht. Creative Commons birgt ganz großen Sprengstoff. Ja, wenn man es nicht beherrscht. Ja, siehst du. Ja, er braucht eine Zündung. Ja, oder eine zündende Idee. Ja, aber weißt du, wie das bei einer Zündung geht? Von Sprengstoff? Nein, so im Allgemeinen, so Zündungen, da zählt man nämlich runter, so 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das war die Elite. Mit dem Auslöser-CD. Und dem Zahlenende. Tschüss.